Centum duodevigenti multitudo multitudo multitudinis feminin Menge, die Volksmenge, the multitude. Copia, copia, die Menge, der Vorrat. Im Plural, die Truppen. Acerbus, acerbus, acerbi. Die Haufe gleichartiger Dinge. Quacervare, aufhäufen. Cumulus, cumuli. Die Haufe hochgetürmter Dinge. Accumulare oder cumulare. Aufhäufen, auftürmen. Manus, manus, feminin. Die Handvoll, die Schar. Caterva, caterva. Die Haufe, die Ratte, ungeregelt. Turba, turbai. Die Volksmenge, das Gedränge, die Haufe. Turma, turmai. Die Schar, der Schwarm, der Schwadron. Globus, globi. Dichte Haufe, Schar, mein Mittelpunkt. Klassis, klassis, classium. Feminin, die Abteilung von Bürgern und Soldaten. Frequens, frequentis. Zahlreich, häufig, viel besucht. Frequentia, frequentia. Die Menge, die Masse. Confertus, refertus. Conferta, confertum, refertus, referta, refertum. Confertus, confertus. Mit langem O. Zusammengedrängt, gefüllt. Quribra, quribra. Quribrum. Zahlreich, häufig. Mit Adverb quribrum. Ebenfalls zahlreich, häufig, natürlich. Kilibr, kilibris, kilibre. Häufig besucht. Berühmt. Complire, complio, complevi, completo. Anfüllen, vollzählig machen. To complete. Explere, implere. Ausfüllen, erfüllen, anfüllen. Supplere. Nachfüllen, ergänzen. Plenum. Voll, vollständig. Plenty. Abundare. Überfluss haben an. Ebenso redundare. Beides im Ablativ. Abundantia. Der Überfluss. Die Abundance. Satis. Genug, hinreichend. Undeklinierbar. Sufficio. Genügen. To suffice. Suppetitum. Reichlich vorhanden sein. Ausreichen. Rarum. Vereinzelt, selten. Raro, Adverb. Multorum. Viele. Plus, mehr, plurium, mehrere, Gegensatz zu Pauki. Complurium. Mehrere, verschiedene, viele. Plurimorum. Die meisten. Sehr viele. Plurique. Die meisten, Mehrzahl. Die Mehrzahl. Plerumque. Meistens. Tot. Quot. So viele wie. So feste Verbindung, tot, ... quot, so viele, ... wie. Aliquot, einige, Gegensatz zu multi. Pauci, paucorum, einige, wenige. Paulum. Ein wenig, etwas. Ullus, ulla, ullum. Irgendeiner. Nullus, nulla, nullum. Keiner. Nonnullorum. Einige. Ketrorum, die anderen, übrigen. Reliqui. Reliquorum. Die übrigen, die restlichen.